Sie hatte eine ganz merkwürdige Art zu sprechen. Sie hatte irgendeinen ausländischen Akzent, etwas Hartes und Gutturales, und sie schien Schwierigkeiten zu haben, ein scharfes P auszusprechen. Außerdem stellte sie irgendetwas Komisches mit dem R an. Sie pflegte es im Munde herumrollen zu lassen, wie ein heißes Stück Schweinebratenschwarte, bevor man es ausspuckt. Reißt euch die Perücken vom Kopf und lasst ein bisschen frische Luft an eure verschorften Schädel, rief sie, und wieder stieg im Publikum ein Seufzer der Erleichterung auf. Während alle Hände zu den Köpfen emporfuhren und alle Perücken mit den Hüten obendrauf abgesetzt wurden. Jetzt hatte ich lauter kahle Damenköpfe vor mir, eine Reihe hinter der anderen, ein wogendes Meer von nackten Glatzen und alle miteinander rot und entzündet durch die ständige Reibung des rauen Innenfutters. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie widerwärtig sie waren, und irgendwie wurde ihr Anblick dadurch noch grotesker, dass unter diesen fürchterlich zerkratzten Köpfen hochelegant und modisch gekleidete Körper saßen. Es war wirklich monsterhaft. Es war widernatürlich. Oh Himmel, dachte ich, komm mir zu Hilfe, lieber Gott, sei mir gnädig, jeder von diesen verfaulten, glatzköpfigen Weibern ist eine Kindsmörderin und ich bin mit ihnen in einem Raum eingesperrt und kann ihnen nicht entkommen. In diesem Augenblick überfiel mich ein neuer und noch viel entsetzlicherer Gedanke. Meine Großmutter hatte erzählt, dass die Hexen mit ihren speziellen Nasenlöchern ein Kind selbst in der finstersten Nacht auf der anderen Straßenseite wittern können. Bis jetzt hatte meine Großmutter in allem Recht behalten. Es schien deshalb unabwendbar zu sein, dass eine von den Hexen in der letzten Reihe mich jeden Moment erschnüffeln konnte. Und dann würde der Schrei »Hundeköttel« durch den ganzen Saal hallen und ich säße wie eine Ratte in der Falle. Ich ließ mich hinter dem Wandschirm auf die Knie nieder und wagte kaum mehr zu atmen. Dann fiel mir plötzlich noch eine wichtige Einzelheit ein, die meine Großmutter erwähnt hatte. »Je schmutziger du bist«, hatte sie gesagt, »desto schwerer fällt es einer Hexe, dich zu riechen.« Wie lange war es her, dass ich das letzte Mal in der Badewanne gewesen war? Ewigkeiten. Ich hatte ja mein eigenes Hotelzimmer und meine Großmutter gab sich niemals mit unwichtigen Kleinigkeiten ab. Wenn ich genau nachdachte, schien es mir fast, dass ich seit unserer Ankunft noch kein einziges Mal gebadet hatte. Und wann hatte ich mir das letzte Mal meine Hände oder mein Gesicht gewaschen? Sicher nicht an diesem Morgen. Und gestern genauso wenig. Ich warf einen Blick auf meine Hände, sie waren mit Schmutz und Erde und weiß der Himmel noch was allem verschmiert. So hatte ich vielleicht doch noch eine Überlebenschance. Diesen ganzen Dreck würden die Stinkewellen kaum durchdringen können. »Hexen von England«, rief die Hoch- und Großmeisterhexe. Sie selbst hatte, wie ich bemerkte, weder ihre Perücke noch ihre Handschuhe noch ihre Schuhe ausgezogen. »Hexen von England«, kreischte sie. Die Zuhörerinnen rutschten unbehaglich hin und her und richteten sich dann auf ihren Stühlen kerzengerade auf. »Elendigliche Hexen«, kreischte sie wieder, »nutzlose Faulbälze von Hexen, zimperliche Schlappschwänze von Hexen, was seid ihr, nichts als ein Haufen von nichtsnutzigen Würmern?« Ein Zittern durchlief die Zuhörerschaft. Die Hoch- und Großmeisterhexe hatte ganz offensichtlich schlechte Laune, das merkten alle. Ich hatte das Gefühl, dass gleich etwas Schreckliches passieren würde. »Heute früh saß ich friedlich beim Frühstück«, schrie die Hoch- und Großmeisterhexe, »und dabei habe ich zum Fenster hinaus auf den Strand geschaut, und was musste ich erblicken? Euch frage ich das jetzt, was musste ich erblicken? Das Innerste hat sich mir umgedreht. Kinder habe ich gesehen. Hunderte, nein, tausende von diesen widerwärtigen, ekelhaften Kindern, die im Sand gespielt haben. Zum Gotzen war das, wirklich zum Gotzen. Warum seid ihr die noch nicht losgeworden?«, schrie sie. »Warum habt ihr sie noch nicht ausradiert, diese scheußlichen, stinkenden Kinder?« Bei jedem Wort, das sie sprach, zischten ihre kleine, hellblaue Spuckeblasen aus dem Mund. »Ich frag euch, warum?« kreischte sie. Niemand wagte ihr eine Antwort zu geben. »Kinder stinken«, schrie sie, »sie verstinken einem die ganze Gegend. Wir wollen diese Kinder hier nicht in der Nähe haben.« Die kahlen Köpfe der Zuhörerin nickten heftig. »Ein Kind pro Woche, das reicht mir nicht«, donnerte die Hoch- und Großmeisterhexe. »Ist das das Einzige, was ihr zu bieten habt?« »Wir werden uns bessern«, murmelte das Publikum. »Wir werden uns große Mühe geben.« »Bessern reicht mir auch nicht«, schrie die Hoch- und Großmeisterhexe. »Ich erwarte maximale Superergebnisse. So, und jetzt kommen meine Befehle. Meine Befehle lauten, dass jedes einzelne Kind in diesem Lande zermalmt werden soll, zerdrückt, zerquetscht, zerstampft oder zerkocht, bis ich im nächsten Jahr wiederkomme. Hab ich klar ausgedrückt, was ich will?« Ein tiefer Seufzer stieg aus dem Publikum empor. Ich sah, wie sich die Hexen tief verstörte Blicke zuwarfen, und ich hörte, wie eine Hexe am Ende der ersten Reihe mit lauter Stimme sagte: Alle? Wir können doch unmöglich samt und sonders alle vernichten. Die Hoch- und Großmeisterhexe fuhr herum, als ob ihr jemand mit einer Stricknadel in den Po gestochen hätte. Wer hat das gesagt? Zischte sie. Wer wagt es, mit mir zu streiten? Du bist das gewesen, nicht wahr? Sie deutete mit einem behandschuhten Finger, der so spitz wie eine Nadel war, auf die Hexe, die gesprochen hatte. »Ich habe es doch nicht so gemeint, euer Hochgeboren«, rief die Hexe entsetzt. »Ich wollte wirklich keinen Streit vom Zaune brechen. Ich habe nur laut gedacht.« »Du hast es gewagt, mir zu widersprechen«, schrie die Hoch- und Großmeisterhexe. »Ich habe nur laut gedacht«, jammerte die unglückliche Hexe. »Ich schwöre es, euer Hochgeboren«, sie begann vor Angst zu zittern. Die Hoch- und Großmeisterhexe machte einen Satz nach vorn, und als sie abermals sprach, klang ihre Stimme so, dass mir das Blut gerann. »Sämtliche Hexen mit Widerworten werden schwarz wie verkohlte Mandeltorten«, schrie sie. »Nein, nein«, flehte die Hexe in der ersten Reihe. Die Hoch- und Großmeisterhexe fuhr jedoch fort. »Dumme Hexen ohne Grips und Verstand werden ohne viel Faxen und Fackeln verbrannt.« »Rettet mich«, rief die unglückliche Hexe in der ersten Reihe. Die Hoch- und Großmeisterhexe kümmerte sich jedoch nicht um sie. Sie erhob abermals die Stimme. »Hirnverbrannte Hexen wie du grillen wie Würstchen beim Barbecue.« »Vergib mir, euer Hochwohlgeboren«, stöhnte das elende Opfer. »Ich hab's doch nicht so gemeint.« Aber die Hoch- und Großmeisterhexe zischte weiter ihre Zaubersprüche. »Hexen, die mich des Irrtums zeihen, werden nicht lange mehr bei uns sein.« Im nächsten Augenblick schoss ein Strahl von Funken, die wie feinste Metallspäne aussahen, aus den Augen der Hoch- und Großmeisterhexe und jagte direkt zu der, die zu sprechen gewagt hatte. Ich sah, wie die Funken auf sie zustoben und sie durchdrangen, und sie stieß einen wilden, heulenden Schrei aus, und eine Rauchwolke hüllte sie ein. Es roch im ganzen Saal nach verbranntem Fleisch. Keiner rührte sich. Alle betrachteten genau wie ich den Rauch, und als er sich verzogen hatte, war der Stuhl leer. Ich erhaschte noch den flüchtigen Blick auf einen Hauch weiß, das wie eine kleine Wolke nach oben schwebte und zum Fenster hinaustrieb. Die Versammlung stieß einen tiefen Seufzer aus. Die Hoch- und Großmeisterhexe ließ ihren Blick durch den Saal wandern. »Ich hoffe, dass mich heute Geiner noch einmal ärgerlich macht«, bemerkte sie. Totenstille antwortete ihr. »Vergolt wie ein Glops«, sagte die Hoch- und Großmeisterhexe. »Vergocht wie Gohl. Die werdet ihr nie wiedersehen. Und jetzt gönnen wir uns dem Thema des Tages zuwenden.«